Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Das heißt, wir sind nicht im Fernsehen zu sehen. Vielleicht kann man uns ja im Fernsehen hören. Willkommen bei Domian, willkommen beim Ice Live Talk Radio. Die Woche fängt ja gut an. Aber im Radio sind wir auf jeden Fall. Ich grüße euch sehr herzlich und sage euch, dass wir heute Nacht eine offene Telefon-Talkshow hier haben, bei Domian, bei 1 Live. Vielleicht auch gleich im WDR-Fernsehen. Ich bin sicher, die Kollegen werden alles Menschenmögliche tun. Im Moment sieht man nur einen grauen Bildschirm. Also, wenn ihr mit mir reden wollt, dann solltet ihr wählen 0180 5678 111. Ich lese gerade auf meinem Monitor, dass der Fernsehton da ist. Also bitte ich die Fernsehzuschauer um etwas Geduld. Ich bin sicher, dass wir da gleich irgendetwas zaubern können und ihr mich seht. Ihr seht mich. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Also, nochmal die Telefonnummer 0180 5678 111. 19 Jahre ist die erste Zuschauerin, Zuhörerin heute Nacht, die angerufen hat. Und sie heißt Natalie, ne? Natalia. Entschuldigung. Hallo. Natalia, dein Thema. Mein Thema, ja. Du hattest vor einiger Zeit mal ein Thema, das hieß Der Tag X und alles war anders. Mhm. Schon eine Weile her, ne? Ja, schon eine Weile her. Und ich wollte dazu etwas sagen. Und zwar, mein Tag X war am 1. April 1994. Mhm. Und da bin ich schlagartig erkrankt an einer Hirnhautentzündung und einem Schlaganfall. Von einer Sekunde auf der anderen bin ich dann auch ins Koma gefallen. Von einer Sekunde auf die andere? Ja, eine Sekunde auf die andere. Wo hast du dich gerade aufgehalten in dem Moment? Ich war zu Hause und lag im Bett. Mhm. Am Morgen, in der Nacht? Oder? Das war am späten Nachmittag und ich war alleine. Du hast dich einfach mal so hingelegt? Ja. Mhm. Und, naja. Du bist dann direkt ins Koma gefallen? Ja. Und wer hat dich gefunden? Meine Schwester. Mhm. Erzähl mal weiter. Und dann lag ich 3 Monate im Koma auf der Intensivstation und als ich dann wieder zu mir kam, war ich blind und gelähmt. Also ich bin jetzt, ich habe auf meinem rechten Auge eine geringe Sehfähigkeit zurückbekommen. Mhm. Und kann etwas sehen, aber ich sitze immer noch im Rollstuhl und kann meine Beine nur sehr schlecht bewegen. Und auf dem linken Auge bist du nach wie vor blind. Ganz blind. Mhm. Wie kannst du dich überhaupt orientieren? Heißt eine geringe Sehfähigkeit zurückgewonnen, dass du Umrisse erkennen kannst? Nein, ich sehe schon mehr. Also kannst du mich im Fernsehen sehen zum Beispiel? Geht das? Ja, wenn ich ganz nah da dran gehe, mhm, schon. Mhm. Du musst es dir so vorstellen, auf dem linken Auge siehst du nichts. Mhm. Und auf dem rechten Auge hast du einen Schleier. Ja. Und du stehst ungefähr mindestens 20 Meter davon entfernt. Ja. So sehe ich ja, das. Ja. Und du siehst röhrenförmig. Also du guckst durch die Lupe. Ach so, ja. Nun sagtest du gerade, was mich so erstaunt hat, dass das schlagartig kam. Heißt das, dass diese Gehirnentzündung vielleicht schon lange in dir war, du sie aber nicht bemerkt hast? Ja, das kann sein. Also das hat angefangen mit mit Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Mhm. Und dann, also ich hatte Bakterien im Körper, ein Virus. Und die Bakterien sind dann alle in mein Gehirn gelandet und dadurch kam dann die Hirnhautentzündung. Mhm. Und dieser Schlaganfall ist ja nur für ein junges Mädchen. Du bist jetzt erst 19 Jahre alt. Ja. Du warst da 14. Mhm. Höchst ungewöhnlich, ne? Ja, ich bin die Erste in Deutschland. Die Erste in Deutschland. Ja. Auf den Rekord könntest du gerne verzichten, ne? Ja, gerne. Ja. Jetzt, das ist natürlich wirklich ein Tag X. Vorher ganz normal gelebt, vermutlich. Ja. Mhm. Du hast bei den Eltern noch gewohnt? Ja. Mhm. Bei meiner Mutter. Ja. Wie hat sich denn danach dann dein Leben verändert? Ja, also es war am Anfang sehr schwer für mich, das alles irgendwie zu erkennen oder anzunehmen, dass ich nun behindert bin, dass ich jetzt nicht mehr das machen kann, was ich früher gemacht habe. Meine ganzen Träume, die ich damals hatte, waren alle weg. Du warst vermutlich Schülerin in der Zeit noch? Ja. Was hattest du denn für Träume, was du gerne mal aus deinem Leben machen wolltest? Ich wollte Restaurantfachfrau werden. Mhm. Und ja, ich hatte sehr viele Hobbys, Tanzen und das war mein größtes Hobby und das konnte ich halt nicht mehr machen. Du sitzt, hast du gerade gesagt, heute auch noch im Rollstuhl. Ja. Wie sieht denn die Lähmung konkret aus? Das ist keine Lähmung mehr an sich, das ist ein Taubheitsgefühl. Also du könntest mit dem Hammer auf meinem Bein schlagen und ich würde es nicht merken. Mhm. Bis wohin geht dieses Taubheitsgefühl? Bis an den Hals? Nein, das geht nur bis zu den Oberschenkeln. Mhm. Jetzt wolltest du gerade sagen oder mir erzählen, wie sich dann alles für dich halt auch in der Einstellung zu deinem Leben verändert hat. Wie lange hast du denn beispielsweise gebraucht, um dich mit diesem sehr schweren Schicksal abzufinden? Lange. Also ich glaube, dass ich es immer noch nicht ganz geschafft habe, mich damit abzufinden. Also ich habe immer mal wieder so einen kleinen Rückfall, wo ich denke, ach, ist doch alles scheiße, vergiss es. Aber muss weitergehen. Wie war denn das damals, als du dann aus dem Koma aufgewacht bist? Da wusstest du ja überhaupt gar nicht, was mit dir geschehen war. Und, das stimmt, ja. Und du konntest nicht sehen zu der Zeit. Vermutlich auch nicht auf dem einen Auge, welches jetzt... Ich war ganz blind. Du warst ganz blind. Das ist ja eine grauenvolle Situation. Wenn man sich vorstellt, man wacht irgendwie auf, man kann nichts sehen, man kann den Körper nicht bewegen. Ja. Erzähl mal den ersten Tag oder die erste Stunde. Wie hast du das in Erinnerung? Ich erinnere mich nur daran, dass ich Geburtstag hatte und meine Mutter und meine Schwester bei mir waren und ich zu meiner Mutter gesagt habe, dass ich sie nicht sehen könnte, ob sie doch mal das Licht anmachen könnte. Und dann hat sie gesagt, das Licht ist an, es ist hell hier im Zimmer. Und dann habe ich sie gefragt, ja, warum sehe ich dich dann nicht? Und dann hat sie mir gesagt, ja, du bist blind, Natalia. Und dann ist erstmal die Welt für mich untergegangen. Also ich habe dann gar nicht mehr geredet, also ich war dann nur noch stumm. Wie lange warst du dann nach diesem Koma noch im Krankenhaus? Ein paar Wochen, aber dann war ich noch ungefähr knapp zwei Jahre in der Reha-Klinik. Zwei Jahre. Hast du da eine psychologische Betreuung auch bekommen während dieser Zeit? Eigentlich weniger. Hätte ich gebraucht, aber habe ich nicht gekriegt. Aber hast du da manchmal gedacht, ach, wäre ich doch gestorben dabei? Ja. Ich habe das mir oft gewünscht, warum lebe ich überhaupt noch? Ne? Weil ich habe mir am Anfang gedacht, du bist behindert, du kannst nichts machen mehr auf dieser Welt, du bist überflüssig, du bist nur noch Laster, also du bist ein Laster, du bist fehl am Platz. Denkst du das heute manchmal auch noch? Nein, also mittlerweile bin ich, was das betrifft, stark geworden, obwohl ich noch sehr oft anecke, was Behinderung betrifft. Also ich bin schon oft sehr verletzt worden, was das betrifft. Also seelisch verletzt worden? Ja, also auch zum Teil manchmal körperlich. Inwiefern körperlich? Dass ich geschubst wurde, dass ich angerempelt wurde. Willentlich oder aus Versehen? Willentlich. Willentlich? Ja. Auf der Straße, von wildfremden Leuten? Ja, zum Beispiel, ja. Lebst du denn im Moment bei deiner Mutter noch? Nein, ich habe meine eigene Wohnung. Und was kannst du irgendetwas auch tun? Hast du eine... Alles. Nein, ich meine, hast du eine Ausbildung noch gemacht? Nein. Oder arbeitest du? Oder? Ich suche, aber momentan gibt mir niemand eine Chance. Du warst so lange in der Reha-Klinik, das heißt dann, und du warst so lange krank. Das heißt, deine ganze Schulausbildung ist dann ja auch eklatant unterbrochen worden. Habe ich nachgeholt. Hast du alles nachgeholt? In der Blindenschule. Ah ja, und was für einen Schulabschluss hast du? Den Hauptschulabschluss. Ja, und was möchtest du gerne machen? Etwas im Büro. Im Büro. Gibt es wahrscheinlich schon einige Möglichkeiten, auch für jemanden, der sehbehindert ist. Ja, Telefonistin zum Beispiel. Ja. Hast du denn da Bewerbungen am Laufen? Nein, leider nicht. Also, die geben mir keine Chance. Die sagen, Rollstuhlfahrer müssen sie warten. Alle anderen kommen erstmal vor mir dran. Das Beste war ja noch, wo ich vom Arbeitsamt einen Bescheid bekommen habe, dass ich mich als Altenpflegerin doch melden könnte. Als Altenpflegerin? Ja, genau. Sehr schlau, als im Rollstuhl und sehbehindert. Ja, das fand ich dann auch ein bisschen schwach. Aber man weiß um dich in deinem für dich zuständigen Arbeitsamt und du hoffst auf einen Anruf mal oder auf eine Information, dass vielleicht doch irgendwo was ist. Ja. Hoffentlich, vielleicht hört ja heute Nacht jemand zu. In welchem Umfeld wohnst du? In Soest. Ah ja, und du wirst natürlich auch gerne in dem Bereich dann arbeiten. Ja. Ja. Doch. Und von was lebst du zurzeit? Blindengeld und Sozialhilfe. Und wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter? Wir sehen uns einmal im Jahr höchstens. Einmal im Jahr nur? Warum? Ja, das ist so, dass ich früher mit meiner Familie starke Probleme hatte wegen meiner Behinderung, weil sie meine Behinderung nicht anerkennen wollten. beziehungsweise mich als Menschen nicht mehr anerkennen wollten, weil ich nicht mehr die Natalia war, die ich vor der Behinderung war, weil ich mich halt ganz geändert habe. Und damit sind sie nicht fertig geworden und haben mich abgeschoben anfangs. Das klingt für mich so befremdlich, wenn ich das höre, dass eine Mutter die Tochter verstößt oder abschiebt, wie du es sagst, weil sie eine Behinderung hat. Das darf doch nicht sein, sowas. Ja, ich habe das Gefühl, dass meine Mutter mich irgendwie schon abgeschrieben hat, weil meine Mutter auch absolut keine Hoffnungen im Krankenhaus, als ich im Koma lag, bekommen hat, weil ich auch 10 Herzstillstände hatte in der Zeit, also 10-mal klinisch tot und keine Überlebenschancen. Und wenn, dann nur mit einer geistigen Behinderung plus körperlichen Behinderung. Und ja, können sie vergessen. Also nach dem, was man da vielleicht vermutet hat, geht es dir blenden heute, ne? Ja, ich bin ein Naturwunder. Ja. Hast du dich denn damit jetzt auch abgefunden, dass die Familie so auf Distanz zu dir gegangen ist, oder tut dir das schon auch weh? Mittlerweile kann man besser mit ihnen reden. Mittlerweile habe ich auch ein besseres Verhältnis und mittlerweile geht es besser. Also ich arbeite da mich ganz langsam voran. Hast du denn einen intakten Freundeskreis oder lebst du relativ einsam und alleine? Ich habe keine Freunde. Du hast keine Freunde? Nein. Und das heißt, du bist fast immer alleine zu Hause? Ich bin immer alleine. Du bist immer alleine zu Hause? Mhm. Dafür klingst du aber sehr gefestigt und sehr locker auch, Natalia. Ja, was soll ich machen? Ja, natürlich, jammern nutzt da auch nicht viel. Ja, eben. Mhm. Irgendwie sage ich mir, die ganzen Leute können mich am Arsch lecken. Sag Entschuldigung, dass ich das sage. Naja, ist okay. Ich meine, ich bin nur ein Mensch. Kannst du dich denn so alleine so rundherum versorgen? Die Wohnung machen, einkaufen? Das geht? Ja. Also du fährst dann mit dem Rollstuhl irgendwo in den Supermarkt und kaufst ein? Ich fahre mit dem Taxi irgendwie dann dahin und dann mache ich das alles. Hast du die Sehnsucht nach Menschen, nach einer Freundin, nach einem Freund? Ja, schon, aber es ist schwer zu finden. Mhm. Vor allen Dingen, das Vertrauen wurde mir genommen. Also ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich irgendwie auch auf Distanz gehe, weil mich alle halt verlassen haben, auch mein damaliger Freundeskreis, über 50 Mann, wir waren eine riesengroße Clique. Die haben dich verlassen, weil du so krank geworden bist? Ja, alle. Kein einziger ist mehr da. Auch mein damaliger Ex-Freund hat mich verlassen. Also denkst du darüber nach, wie, du bist ja so jung noch, wie das sich entwickeln wird für dich, auch so in puncto Liebe und Sexualität? Schwer, da kommt noch ein anderes Thema, was Sexualität betrifft, dazu, dass ich halt mit 16 Jahren vergewaltigt wurde, als ich noch blind war und im Rollstuhl saß. Das kommt noch dazu. Von wem? Von einem Türken. Wo? In der Reha-Klinik. In der Reha-Klinik? Ja. Hast du das angezeigt? Nein. Ich habe wochenlang nicht reden können und habe es auch gar nicht irgendwie verstanden. Ich wusste gar nicht, was passiert ist. Und habe dann, als ich dann aus der Reha-Klinik entlassen wurde und zu Hause war, das erste Mal mit meiner Schwester darüber geredet. Dann haben wir einen Schwangerschaftstest gemacht. Ich war schwanger. Einige Wochen später kam das Säugling, habe ich ausgetragen, also es war dann in der Toilette. So eine Fehlgeburt dann? Ja. Und ich habe es gesehen. Du hast es gesehen? Ja. Ich habe die Fehlgeburt gesehen. Ich stand eine halbe Stunde davor, habe geheult und habe dann abgezogen. Und es war weg. Warst du nur traurig oder auch erleichtert? Ich war nur traurig. Und es war ja nun durch einen Gewaltakt entstanden, dieses Kind. Aber es ist ein Kind und das Kind kann nichts dafür, weißt du? Also so habe ich das gesehen. Also wenn ich schwanger gewesen wäre und das Kind wäre gesund gewesen, ich hätte es nicht abgetrieben. Warum hast du diesen Mann nicht angezeigt? Weil ich darüber nicht reden konnte. Es fällt mir heute noch sehr schwer, darüber zu reden. Hast du den Eindruck, dass dieser Gewaltakt auch sehr viel in dir, was deine Sexualität betrifft, zerstört hat? Ja. Und am Anfang, als ich darüber dann gesprochen habe, mit meiner Mutter, mit meiner Schwester, wurde ich nicht verstanden. Sie haben mir nicht geglaubt. Wenn sie mir geglaubt hätten, hätten sie mir geholfen. Dann wären sie vielleicht mit mir zur Polizei gegangen. Aber sie haben nichts gemacht. Sie haben nichts gemacht. Mich erschüttert so, dass so viele Dinge da auf einmal aufeinandertreffen in deiner Geschichte und in deinem Schicksal. Einmal die schwere Krankheit, dass die Eltern, dass die Mutter dich, die Familie verlassen hat, die Freunde dich verlassen haben und dann auch noch eine Vergewaltigung. Wie hältst du das bloß alles aus? Ich weiß es auch nicht, Jürgen. Ich weiß es auch nicht. Manchmal frage ich mich, ich lebe noch, lebe ich wirklich oder sitzt nur mein Körper hier und mein Geist ist schon längst gestorben. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache, aber ich weiß es wirklich nicht. Hast du Hoffnung? Ja, ich hoffe immer nur. Ich hoffe immer nur, dass ich irgendwann das alles irgendwie vergessen werde ich es bestimmt niemals, aber wenigstens verarbeite. Hast du auch Sehnsucht nach einer Liebe, nach einem Mann? Ja. Mhm. Ich suche Liebe, weil ich weiß nicht mehr, was Liebe ist. Mhm. Ich habe lange Zeit keine Liebe erfahren von meiner Familie, von Freunden, von irgendjemandem. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte dich gerade noch fragen, als wir über die Sexualität gesprochen haben, kannst du Sexualität empfinden oder ist es auch alles für dich taub und nicht sensibel mehr? Ich lasse es gar nicht mehr zu, weil ich Angst habe, wieder so verletzt zu werden. Das heißt, aufgrund der Behinderung aber könntest du durchaus auch eine Sexualität leben? Ja, das natürlich. Ja, man hört das ja auch bei Querschnittsgelähmten, dass das eben nicht geht. Mhm. Natalia, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Und ich freue mich sehr, und es ehrt mich, dass du mir so viel von dir erzählt hast, wo du offensichtlich vielleicht mit noch kaum jemandem über all die Sachen so geredet hast. Nein. Und dann nur noch hier in der Öffentlichkeit. Ja, das war auch ein großer Schritt heute für mich, dass ich das gemacht habe. Ja, ja. Warum hast du es eigentlich gemacht? Ich wollte der Menschheit sagen, dass wir auch nur Menschen sind und sie uns annehmen sollen als Behinderte. Und ich wollte einfach mal über meine Gefühle und Gedanken reden mit dir. Mhm, ja. Weil du mir wenigstens zuhörst. Mhm. Hast du mal darüber nachgedacht, ob es nicht doch irgendwelche Möglichkeiten gibt? Weil ich finde es so sehr traurig, dass du so alleine lebst. Dass du irgendwo Kontakte bekommst, vielleicht es gibt Blindenvereine und Selbsthilfegruppen. Und ja, das ist es ja. Also ich war ja auch in der Blindenschule gewesen, im Internat, und ich habe irgendwie gemerkt, da ich immer noch nicht mit meiner Behinderung selber fertig werde, ich möchte mit behinderten Menschen nichts zu tun haben. Mhm. Ich möchte nicht mit anderen Behinderten konfrontiert werden. Das ist mein großes Problem, was das betrifft. Sonst und die anderen, die nicht Behinderten, triffst du halt schwierig. Ne? Ja, weil, eben. Ja. Also das ist schwer für mich. Mhm. Würdest du auch Brieffreundschaften annehmen und wärst du daran interessiert? Ja, klar. Ich bin sicher, dass uns ganz viele Briefe erreichen werden heute, jetzt nach diesem Gespräch. Dürfen wir das an dich weiterleiten? Gerne. Mhm. Auch Telefonanrufe, alles. Ja. Weil ich suche Kontakt, nur ich finde es nicht. Ja. Also ich finde, dass du eine ausgesprochen sympathische junge Frau bist. Und das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn dann nicht bald ein paar Kontakte entstehen würden. Mhm. Jürgen, ich habe da noch ein Gedicht geschrieben, was dazu passen würde, und wollte fragen, ob ich es dir vorlesen darf. Es geht ganz schnell. Ja, natürlich. Das Gedicht heißt, ich suche nach etwas, irgendwas, doch ich finde es nicht. Ich suche nach etwas, irgendwas, doch ich kenne es nicht. Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Wo will ich hin? Tage vergehen und es geschieht nichts. Leben, was willst du von mir? Ich schreie, doch keiner hört mich. Ich heule, doch keiner tröstet mich. Ich bin so allein, so schrecklich allein. Ich suche nach etwas, irgendwas, doch ich kenne es nicht. Ich suche nach etwas, irgendwas, doch ich finde es nicht. Ich glaube, dass dieses Gedicht sehr, sehr klar macht, in welcher Situation du bist und in welchem Gefühlszustand du dich befindest. Ja. Ich glaube, dass das sehr deutlich wird. Ja. Natalia, möchtest du gerne noch mit meiner Psychologin ein paar Worte sprechen? Ja, gerne. Ja, dann leg mal auf und Annette wird dich gleich anrufen. Ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen, dass die Wünsche, die du jetzt in dir trägst, dass die in Erfüllung gehen. Mhm. Und alles, was in unserer Macht hier steht, werden wir tun, um dir ein klein bisschen helfen zu können. Dankeschön. Wir machen wirklich, das verspreche ich dir von ganzem Herzen. Danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ich auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Stefan. Stefan ist 34 Jahre alt. Ja, schönen guten Morgen, Domi. Hallo, guten Morgen. Erstmal ein ganz großes Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Und du kannst also wirklich super helfen. Du hast mir sehr geholfen. Und zwar habe ich im Anfang, Mitte Januar bei dir angerufen. Und zwar bin ich ein Neonazi gewesen. Mhm. Ich betone gewesen. Mhm. Ich habe damals eine Frau kennengelernt bei einer Reifenpanne. Mhm. Und die werde ich im Januar heiraten. Mhm. Ja, es ist eine Thailänderin. Ja. Ja, und sie hat also einen 5-jährigen Sohn. Und ich habe jetzt erfahren, dass sie in der 8. Woche schwanger ist. Von dir? Von mir, von dir, ja. Mhm. Von mir, richtig, ja. Und da bin ich unheimlich stolz drauf. Du hast mir damals Tipps gegeben. Es gab Selbsthilfegruppen. Mhm. Und habe ich also gemacht, habe ziemlich viel Theater gehabt. Inwiefern Theater? Ja, also man hat mir zweimal das Nasenbein gebrochen. Deine alten Kumpels? Meine alten Kumpels, richtig. Du warst in einer Neonazi-Organisation. Richtig. Und du wolltest damals, glaube ich, auch den Namen nicht nennen. Aus richtig, ja. Ganz genau, ja. Mhm. Den möchte ich also heute auch noch nicht. Muss nennen. Ja auch nicht sein. Nein. Du hast den Leuten dann gesagt, ich möchte nicht mehr bei euch Mitglied sein. Ja. Oder wie ist das gelaufen? Ja, und zwar bin ich also nicht mehr zu den Versammlungen gegangen. Mhm. Sie haben nachgefragt, was ist mit dir los? Mhm. Und ich sage, ich möchte gerne austreten, nur man kann halt nicht so einfach austreten, wie man gerne möchte. Von heute auf morgen geht nicht, weil man kennt zu viel. Man weiß, was passiert ist, man weiß die neuen Aktionen, die gemacht worden sind halt, und das war also nicht ganz so einfach. Mhm. Und dann habe ich von dir damals einen Tipp bekommen, es gibt Selbsthilfegruppen, da bin ich dann einfach hingegangen, weil die Liebe ist größer als alles andere. Mhm. Und die haben mir also wirklich geholfen, anonym da rauszukommen. Mhm. Und das heißt jetzt, die Sache ist jetzt wirklich abgewickelt, oder hast du manchmal noch Angst, wenn es klingelt? Ich bin weggezogen. Du bist weggezogen? Ich bin weggezogen. Also ich habe meine Meisterprüfung mittlerweile gemacht, mache mich auch im Januar selbstständig und ich fühle mich im Moment sauwohl. Mhm. Und bist jetzt mit einer Thailänderin zusammen, einer Ausländerin? Richtig. Auf die du früher gespuckt hättest, ne? Ja. Wahrscheinlich. Sehr gespuckt hätte. Ja. Also richtig. Also. Sagst du uns nochmal, wie lange du innerhalb dieser Neonazi-Kreise aktiv warst? Knapp 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. Ich muss dazu sagen, also meine Eltern, ich bin durch meine Eltern da reingekommen und habe heute absolut keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Also die sind immer noch aktiv? So wie ich mitgekriegt habe, ich habe durch meine Schwester erfahren, dass sie immer noch da drin sind. Mhm. Und ich spuck heute auf die. Also es hört sich zwar hart an, aber ich muss mein eigenes Leben irgendwo leben. Man kann sagen, dass die Liebe zu dieser Frau letztendlich dieses so radikal auch bewirkt hat. Ja, also es hat eingeschlagen wie ein Blitz. Ich hätte es früher nie gedacht. Mhm. Ich meine, mittlerweile habe ich auch wieder Haare. Man sieht meine Tätowierungen nicht mehr halt, die ich auf dem Kopf halt mit habe. Und ich fühle mich sauwohl halt. Ja. Was geht in dir vor, wenn du solche Bilder im Fernsehen siehst, wenn irgendwelche Neonazis durch die Straßen ziehen mit Sieg Heil und weiß ich was für Sprüchen? Was empfindest du denn? Also mittlerweile Hass. Weil, ich sag mal, wir sind auch überall Ausländer, obwohl wir jetzt die EU haben jetzt. Mhm. Aber wenn ich nach Spanien oder so runterreise, bin ich genauso ein Ausländer halt. Ne? Mhm. Und mittlerweile, es tut weh, dass ich mir vorstelle, ich bin mal dabei gewesen. Mhm. Halt, ne? Es ist nicht ganz einfach. Ich habe heute noch ziemlich dran zu knacken. Ne? Also ich meine, wenn man so 15 Jahre löscht man nicht so aus. Ja, ne? Richtig. Dennoch ist es für dich sicher auch eine sehr, sehr, sehr gewichtige Erfahrung. Mhm. Und auch den Prozess, diesen Absonderungsprozess gemacht zu haben. Ne? Ja, was richtig. Ganz wichtig ist. Ja. Darf ich dich fragen, was du jetzt bei der Bundestagswahl gewählt hast? Ich habe die SPD gewählt. Die SPD, das höre ich natürlich ausgesprochen gerne. Ich habe die SPD gewählt, weil ich muss aber dazu sagen, der Kohl war ein super Kanzler. Ich meine, 16 Jahre, 25 Jahre im Amt. Ja. Aber es musste irgendwo jetzt nicht mit Hintergedanken was passieren. Ja. Aber Domian, ich habe noch eine Sache. Und zwar habe ich gerade das Gespräch mitgekriegt. Du hattest gerade die Natalia dran. Natalia, ja. Ja, richtig. Und ich mache mich, sie hatte gesagt, sie hat keine Perspektiven, Arbeitsamt mit Altenpflege, finde ich absolut Quatsch. Also im Rollstuhl kann man nicht sitzen. Ich mache mich im Januar, habe ich dir gesagt, selbstständig. Mhm. Und wir suchen noch Leute halt. Also ich bin zum Teil schon selbstständig mit drin, aber arbeite noch für eine andere Firma. Also sie suchte einen Job als Telefonistin im Richtig, Raum Soest. Kann ich auch mit anbieten. Wo wohnst du denn in welcher? Nee, das sag mal lieber jetzt nicht. Nein, das sage ich jetzt absolut nicht. Das also handeln wir denn ganz so weit weg von Soest. Ja, okay. Ich würde vorschlagen, dass mein Redakteur, der Wolfgang Spikowski, mit dir gleich nochmal redet. Ja. Und dann könnt ihr das gemeinsam abklopfen und vielleicht dann auch einen Draht herstellen zu Natalia. Und dann sollt ihr beide das ausklamüsern. Auf jeden Fall kommt von dir jetzt schon mal ein Angebot, dass man da vielleicht irgendetwas machen könnte. Mhm. Das ist so, habe ich ja so richtig verstanden. Ist richtig, ja? Ganz genau. Ja, das ist ja schon mal was, so schnell, so schnell geht. Weil ich sage, ich möchte meine Freude irgendwo, ich sage, ich bin zwar noch nicht so lange jetzt raus und man soll also nicht, weil sie jetzt im Rollstuhl sitzt oder sowas. Gut, ich sag ganz ehrlich, früher habe ich auf die Leute gespuckt oder so. Mhm. Halt, weil auch auf Behinderte, nicht, ne? Auch auf Behinderte. Mhm. Ich habe es nicht anders reingekriegt, und aber ich sehe es heute ganz, ganz anders. Mache alles das wieder gut, was du vielleicht kaputt gemacht hast. Gut kann ich es nicht mehr machen. Nein, aber du kannst vieles jetzt gut machen, sagen wir ja, so. Ja, vieles gut kann ich machen, halt, das ist richtig. Ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Ja, super. Ich kann mich nämlich wirklich sehr gut an dich erinnern und vielleicht der eine oder andere von unserem Stammpublikum auch. Ja. Und das ist immer sehr interessant, wenn man dann auch nochmal so einen Rücklauf bekommt. Ja, du hast mir sehr gut geholfen. Alles Gute für dich, deine Familie und deine Frau. Mhm, alles klar. Tschüss. Danke dir. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt kommt Marco. Marco ist 32 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Marco, guten Morgen. Morgen. Dein Thema. Ich habe folgendes Problem. Seit etwa 10 Jahren, als Vorgeschichte, leide ich an erektiler Dysfunktion. Du weißt, was das ist, ne? Nee, weiß ich nicht. Ich habe es aber gar nicht richtig verstanden. Sagst du, erklärst du es gleich. Erektile Dysfunktion bedeutet übersetzt Impotenz. Hört sich ein bisschen angenehmer an, ne? Also der ärztliche Ausdruck ist eben. Erektile Dysfunktion, ich bin wie gesagt 32, habe das also seit etwa 10 Jahren. Ist natürlich nicht so schön. Seit 10 Jahren impotent? Ja, mehr oder weniger. Was heißt mehr und was heißt weniger? Bei mir ist das eine arterielle Ursache. Das heißt, es ist eine körperliche Ursache, eine unzureichende Durchblutung. Ne? Mhm. Und wurde eben bislang behandelt mit der sogenannten SCAT-Therapie. Das heißt, man haut sich dann Spritzen rein in den Penis. Mhm. Was natürlich, wie man sich vorstellen kann, am Anfang nicht so angenehm ist. Stelle ich mir Horror vor. Aber ich habe von Männern schon gehört, die gesagt haben, dass damit kann ich gut leben und das funktioniert danach dann. Ja, der Erfolg war also mehr oder weniger okay, zufriedenstellend, besser, man nimmt das auf sich, als das gar nichts mehr. Also man spritzt direkt in den Penis eine Flüssigkeit, irgendeine Substanz, und dadurch gibt es eine Erektion. Genau, die natürlich, wie gesagt, mehr oder weniger mit der Originalerektion von vorher zu vergleichen ist, aber man nimmt es eben in Kauf, weil es ist eben besser als gar nichts. Ne? Das war eigentlich mehr die Vorgeschichte. Ja. Jetzt zu dem, weshalb ich eigentlich anrufe. Letztens war ich bei meinem Urologen, zu dem ich immer gehe und mir das Rezept abhole für meine Spritzen, also für das Medikament. Da sagt er mir was, da trifft mich echt fast der Schlag. Ne? Zum 1.10. hat nämlich die sogenannte Kassenärztliche Vereinigung auf, so hat er mir das erklärt und auch schriftlich gegeben, auf Anweisung des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen beschlossen, dass sämtlich alle Mittel zur Behandlung dieser erektilen Dysfunktion, also der Impotenz, bei Männern nicht mehr auf Kassenrezept zu bekommen sind, sondern auf einmal alle privat bezahlt werden müssen. Mhm. Und das Ganze ist deshalb ins Rollen gekommen wegen dieser blöden Viagra-Sache. Ja, ne? Ja. Weil Viagra natürlich groß in den Medien überall aufgeputscht wurde. Also das ist mir jetzt auch ganz neu, dass Viagra privat bezahlt werden muss, das ist ja nur groß durch die Presse gegangen. Aber dass die anderen Mittel, jetzt dieses Card nennen wir das, ne? Dass das auch betroffen ist. Ja, das ist ja diese Scheiße. Ne? Auf einmal haben das als anders genommen, Viagra, haben diese Gleichstellungsregelung dann zur Hand genommen und alles rausgeschmissen. Das heißt, man ist quasi jetzt, man muss das jetzt selbst bezahlen oder es ist unerschwinglich. Was kostet denn so eine Spritze? Ja, also da gibt es verschiedene. Diese, die ich benutze, das nennt sich Kabajek, das ist das Mittel. Ne? Da muss man ungefähr rechnen, eine Spritze, also einmal Sex, kostet dann so 60 bis 110 Mark. Das ist ja teurer als Viagra. Kommt auf die Dosis, also ist teurer als Viagra, genau. Hast du den Viagra für dich auch schon ausprobiert? Also ich habe jetzt, als ich letztens beim Urologen war, hat er mir das, wie gesagt, erstmals gesagt und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil, wie gesagt, ich benutze das jahrelang und auf einmal gibt es da diese neue Regelung, von der keiner was weiß, von der ich nirgends sowas gelesen habe, weder in Zeitung noch in den Medien wurde darüber bisher berichtet. Und da ich jetzt das möglichst günstigste natürlich nehmen musste, habe ich erstmal mir Viagra aufschreiben lassen, weil das ist, wie du schon sagst, das jetzt auf einmal günstigste. Wobei, als du das gerade beschrieben hast, deine Symptomatik, kam mir natürlich sofort wirklich in den Sinn. Bist du nicht eigentlich ein klassischer Viagra-Patient? Also für den dieses Mittel ideal fast schon ist? Keine Ahnung. Ich habe jetzt, wie gesagt, Viagra mir das erste Mal geholt aus der Apotheke, habe es aber noch nicht verwendet, weil ich wollte eigentlich mit Viagra überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Ich war bisher mit dem Mittel zufrieden. Ich hätte vielleicht Viagra mal probiert, aber ich wollte das nie irgendwie jetzt als Dauermedikation nehmen. Ich war eigentlich zufrieden mit der jetzigen Methode. Zwar ist das auch nichts für die Ewigkeit, wenn das bei mir weiterhin, gut, ich bin ja noch relativ jung. Mhm. Ich will also mein Leben lang nicht mehr Spritzen rein. Mhm. Und irgendwann muss schon was anderes nochmal passieren. Sag mal, nach 10 Jahren Impotenz, mehr oder weniger, wie du gerade beschrieben hast, kann man, du bist, das fing ja mit in sehr jungen Jahren bei dir an, mit 22 Jahren, ja. Kann man da, ist da therapeutisch überhaupt nichts zu machen? Oder durch eine Operation oder irgendetwas? Doch, na klar, man durchläuft natürlich erstmal die ganzen anderen Therapiemöglichkeiten, was erstmal der psychologische Ansatz auch, ne, wird abgeklärt und alle möglichen Untersuchungen, ob es ein venöses Leck ist, ne, oder ob es eben arteriell bedingt ist oder was auch immer, ob es Nerven sind. Und bei mir kam eben dann raus, nach eben auch langwierigen, oder was heißt lang, aber eben Gesprächstherapien beim Psychologen und so weiter, kommt natürlich auch sowieso, das psychische Moment kommt sowieso dazu. Mhm. Auch wenn es körperliche Ursachen sind, kommt das psychische anschließend sowieso dazu. Das also ist, es ist eine Kombination. Es ist somatisch und es ist psychisch. Ja, bei mir ist es also eindeutig eben arteriell bedingt. Also die Arterien im Penis selber sind eben, werden nicht ausreichend durchblutet, sind zu gering ausgebildet irgendwie. Sag mal, wie geht das denn überhaupt? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man sich vorher, bevor man Sexualität mit jemandem hat, eine Spritze da reinjagen muss, macht das nicht alle Erotik, alle erotische Atmosphäre kaputt? Ja, mehr oder weniger. Es ist eine Gewöhnungssache auch. Also, hast du das dir dann heimlich eingespritzt oder in Anwesenheit deiner Partnerin? Nee, meistens heimlich, ne? Weil irgendwie ist das ja eine Sache, da braucht man wirklich schon sehr, sehr, sehr, sehr viel Vertrauen zu jemandem, um das zu sagen. Und ich habe es wirklich irgendwie noch niemandem gesagt. Ne? Ich hatte in den 10 Jahren natürlich verschiedene Sexualpartnerinnen, weil man wirklich auf die Sache, die schön ist, die Spaß macht, nicht verzichtet. Ne? Das wie ist eine absolute Beschneidung der Lebensqualität. Klar, na klar. Wie lange so ist jetzt für mich auch, deshalb rufe ich eigentlich an, jetzt in dem Moment wird mir sozusagen dieser, sag ich mal, letzte Rest von Sex wird mir weggerissen. Von Lebensqualität. Ja, wirklich. Ich würde mir, also das ist wirklich das Schlimme, man wird jetzt selbst bezahlen. Ne? Und, also ich kann jetzt nur für dich hoffen, dass die Pille wirkt und die ist ja nun enorm billiger als das, als es gab dann für dich im Moment. Ja, aber es ist aber auch nicht hinzunehmen, so, weißt du, diese Entscheidung ist nicht hinzunehmen. Mhm. Ich habe mich da informiert bei der Krankenkasse, habe mit einem Medizinjournalisten gesprochen, der in der Richtung sich ein bisschen auskennt, der hat mir gesagt, das Ganze ist eine ganz löchrige Entscheidung, jetzt dieser Bundesausschuss. Man müsste als einzelner Patient vor das Bundessozialgericht gehen und da klagen gegen die Krankenkasse, da das zu erreichen. Du hast es hiermit in dem kleinen Rahmen unserer Sendung öffentlich gemacht. Wir haben bald ab morgen einen neuen Bundesminister für Gesundheit. Ja. Vielleicht kommt da ja irgendetwas in die Gänge. Ich möchte dich aber noch kurz was fragen, weil mich das interessiert und ich darüber auch nicht so Bescheid weiß, zu dieser SCART-Methode. Wenn man das eingespritzt hat, wie lange dauert das, ehe der Penis dann zur Erektion kommt? Das kommt auch ganz auf die Situation und auf die Dosierung an. Ne? Es ist auch so, dass diese SCART-Methode nicht automatisch wirkt, sondern zumindest bei mir, es muss auch die Situation entsprechend sein. Das heißt, eine gewisse sexuelle Stimulierung muss da sein und auch eine Lust. Also ohne Libido funktioniert es auch nicht. Ne? Und wenn eine Erektion zustande kommt, ohne dass du Lust hast, dann ist das Ganze für die Katze. Also nehmen wir mal an, du bist in einer erotischen Stimmung. Wie lange dauert es dann, wenn du gespritzt hast? Geht es dann sofort los? Oder? Innerhalb weniger Minuten. Weniger Minuten. Und wie lange hält die Erektion dann? Auch ganz verschieden. Also das kommt darauf an, wie viel man in der Zeit, in der man dann miteinander da rummacht, also in der Zeit, wie viel man dann so macht. Also zum Teil hält es mehrere Orgasmen lang an, also sozusagen besser als eigentlich normalerweise es funktionieren würde, denke ich mal. Manchmal aber auch nur 10 Minuten, Viertelstunde, bis man einmal gekommen ist und dann ist es vorbei. Das kommt ganz drauf an. Ne? Es kann auch sein, dass es so eine sogenannte Dauererektion gibt als Nebenwirkung. Da muss man auch aufpassen. Auch nicht so schön. Ja, da muss man dann ins Krankenhaus und sich ein Gegenmittel spritzen oder das Blut rauspumpen lassen. Hatte ich zum Glück noch nicht diese Situation, aber es kann auch passieren. Ne? Ist also alles nicht so angenehm, aber immer noch besser als nichts. Als ne? gar nichts. Ja klar, ist klar. Marco, jetzt wünsche ich dir erstmal Erfolg mit Viagra. Ja. Das ist dann auch besser als aber nichts. Aber ich möchte eigentlich gar nicht, weißt du, es war eine Notlösung. Ich verstehe das, ja, verstehe. Lassen, aber verstehe. Vielleicht kommt ja politisch auch noch was in die Gänge. Ja, vielleicht kommt was in die Gänge. Weil bisher hat nirgendwo was gehört darüber. Es ist ja eine riesengroße Lobby. Es sollen ja bis zu 10 Millionen Männer betroffen sein davon. Ja. Und bisher regt sich noch gar nichts, gar kein Widerstand dagegen. Aber jetzt haben wir es gehört. Ja. Das war gut, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Danke. Tschüss, Marco. Auch, ne? Tschüss. Ciao. 1.34 Uhr, 45 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.36 Uhr auf die Sekunde. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und ihr könnt heute Nacht ganz einfach so anrufen, wenn ihr Bock habt, mit mir zu reden. Jedes Thema ist möglich. Telefonnummer 0180 567 8111. Morgen steht unsere Sendung unter einem ganz festen Thema. Und das Thema heißt: Ich hatte eine unheilbare Krankheit und bin doch wieder gesund geworden. Ich hatte eine unheilbare Krankheit. Morgen das Thema bei 1 Live Domian. Jetzt begrüße ich herzlich Regina. Und Regina ist 37 Jahre alt. Ja, grüß dich, Domian. Regina, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und zwar rufe ich an, ich bin seit 30 Jahren an Diabetes mellitus erkrankt. Und diese Krankheit macht mich jetzt so langsam kaputt. Das heißt also, bei mir ist das angefangen mit einer Polyneuropathie. Das ist also Missempfindung in den Füßen. Also, sag mal von vornherein, du bist zuckerkrank. Ja, ganz, genau. Das war volkstümlich ausgedrückt, ne? Seit deinem siebten Lebensjahr. Seit meinem siebten Lebensjahr, genau. Und in den ersten Jahren war es noch nicht ganz so schlimm. Meine Eltern haben mich natürlich auch von allen Sachen, sprich Eis essen oder irgendwie Klassenfahrten oder Feten, die dann so anstanden, ferngehalten. Und das habe ich natürlich dann ab meinem 18. Lebensjahr doch so ein bisschen mehr ausgenutzt, indem ich dann natürlich mein Leben versucht habe, in vollen Zügen zu genießen. Also alle das nachgeholt, was ich eigentlich so in der Kindheit versäumt habe, sprich war ich auch Außenseiter, weil ich eben diese Krankheit hatte, weil ich auf Klassenfahrten teilweise nicht mitfahren konnte oder nicht sollte. Und damals hatte meine Mutter halt immer sehr Angst um mich. Ich bin auch so ein kleiner Nachkömmling. Und wie gesagt, das Leben habe ich dann also mit vollen Zügen genossen. Muss auch sagen, ich bin natürlich auch nicht immer dabei sehr auf dem Teppich geblieben. Bereue zwar heute nicht diesen Schritt, den ich getan habe. Aber es hat dich in der Krankheit zurückgeworfen. Ja, es hat mich also jetzt in dem Sinn zurückgeworfen. Beschreib doch mal den Gefühlszustand, die Krankheitsentwicklung im Moment. Ja, im Moment ist es also so, dass ich auf beiden Augen erblindet bin. Und das fing also 1995 an. Wir sind im Urlaub gewesen und mein Mann hatte damals festgestellt, dass ich irgendwie immer so komisch laufe. Also ich trat immer so in jedes Loch, was ich gar nicht so bemerkte. Und dann zwei Wochen später, wie wir dann zu Hause waren, hatte ich auf einmal im rechten Auge so schwarze Flecke. Und dann habe ich mir gedacht, oh, da gehst du mal mit zum Augenarzt. Und diese Augenärztin hat erst ein bisschen so um heißen Brei geredet, hat gar nicht sich so richtig dazu geäußert, hat gesagt, oh, versuchen wir mal Laserstrahlbehandlung oder schicke sie jetzt erstmal zu einem Facharzt, der sich mit diabetischen Augenerkrankungen beschäftigt. Und zwar war das der Dr. Polakow in Münster. Da bin ich dann auch hingefahren. Und der hat mir dann also genau die Sache so erklärt, dass eben in meinem Auge Blutungen stattfinden, wobei sich dann die Netzhaut auch ablösen kann. Und diese Blutung muss man sich so vorstellen, ein Fahrradschlauch, der porös ist, der platzt dann eben und dann kann man ja auch nicht mehr flicken. Das heißt, dass du heute wirklich vollständig erblindet ja, bist. Ja, ich und bin also... Das ist irreparabel, da kann man nichts mehr machen. Ja, also man hat viermal operiert, das rechte Auge. Und mit jeder Operation, muss ich sagen, hat mich das natürlich zurückgeworfen. Ich bin also sehend in den OP geschoben worden, dann hat man das rechte Auge operiert und ich war auf dem anderen Auge, da wusste ich gar nicht, dass ich so schlecht sehen konnte, weil auf dem rechten Auge hatte ich noch 100% Sehkraft und dann war ich plötzlich fast blind. Ich konnte fast nichts mehr sehen. Warst du berufstätig vorher? Ja, ich habe fast 20 Jahre gearbeitet. Was hast du gemacht? Ich habe Fotolaborantin gelernt. Also Fotolaborantin? Fotografin, ja. Fotografin auch. Ja, das heißt also, du bist sehr angewiesen gewesen. Ja, ich war sehr angewiesen. Und dadurch habe ich also meinen ersten Job 1983 verloren. Da fing das also auch schon einmal an mit meinen Augen. Da war ich 22 Jahre alt. War natürlich furchtbar für mich. Also du bist verheiratet, hast du gerade gesagt? Ich bin jetzt verheiratet. Hast du Kinder auch? Nein, Gott sei Dank nicht. Ja. Sage ich jetzt mal so. Weil das sehr schwierig war, was die Erziehung betrifft. Und du bist erblindet. Hast du sonst noch Folgeschäden jetzt? Ich bin also nierenkrank. Das heißt, das nächste wäre halt die Dialyse, die auf mich zukommt. Schwirrt mir auch sehr im Kopf rum. Also ich habe jetzt schon einen Kreatininwert von 3,8. Das heißt also steigend. Vor einem Vierteljahr hatte ich noch 3,2. Was ist denn normal? Normal ist also 1 bis 1,2 ist normal. Und das letzte Vierteljahr sind die Werte also derart doch angestiegen. Mhm. Ja. Hast du den Eindruck, du hast es gerade am Anfang auch so gesagt, dass diese Krankheit dich völlig... Ja, sie macht mich kaputt. Kaputt. Mhm. Ja. Es gibt auch keine Hoffnung, dass er irgendwie Einhalt geboten wird? Nein, glaube ich nicht. Also ich meine, ich kenne zwar ein paar Diabetiker, die haben auch nach der Briefwaage gelebt. Ich bin ja früher mal in der Diabetesklinik Bad Oeynhausen gewesen. Mhm. Und da habe ich dann auch Patienten kennengelernt. Die haben also absolut nach der Briefwaage gelebt. Das heißt das genau? Ja, sprich Essen, alles abgewogen, was ich dann auch nicht gemacht habe. Und sind auch, also da haben sie dann das Bein amputiert oder sind Herzinfarkt gefährdet gewesen frühzeitig. Das ist ja dann auch mit einer Arterienverkalkung dann noch verbunden, diese Krankheit. Jetzt lebst du... ja, fast wahrscheinlich zu Hause wie auf Rente, ne? Dass du gar nichts machen kannst. Also ich bin auch völlig isoliert, wie die Vorrednerin. Natalia, aber du hast einen Mann. Ich habe einen Mann, einen ganz, ganz lieben Mann. Also der für dich eine sehr wichtige Stütze ist in deinem Leben. Ja, und ich habe diesen Mann vor 12 Jahren kennengelernt und habe mir erst auch gar nicht getraut zu sagen, dass ich halt Diabetes habe, weil ich vorher schon so miese Erfahrungen halt mit Typen gemacht habe. Wenn die meine Spritzen an dem Kühlschrank sahen, dann haben die meist immer die Kurve gekratzt. Und dann habe ich es auch nicht gesagt. Und ihm habe ich es erst auch so nach einem halben Jahr so langsam untergeschoben. Und er hat positiv reagiert darauf. Der hat ganz positiv. Selbst ist er auch Asthmatiker und kann mich da auch verstehen. Also wir haben und er muss dann ja auch sehr viel mitmachen. Wenn jemand von einem Teil in der Beziehung so sehr schwer krank ist, belastet so etwas unter Umständen auch die Beziehung. Vor allen Dingen, wie ich letztes Jahr im Krankenhaus, da wollte ich mir wirklich das Leben nehmen. Ich wollte aus dem Fenster springen. Ich konnte nicht mehr. Erstmal hatten die das Auge operiert und dann ist da wahrscheinlich was schiefgelaufen bei dieser Operation. Die hatten mir eine Blombe eingenäht und hatten mir meinen äußeren Augapfel mit einem Kranz umnäht. Also hört sich gravierend an, war es auch. Und da hatte ich also sehr, sehr starke Nervenschmerzen in dem Auge, weil dieser Druck, die haben mein Auge dann mit irgendeinem Öl aufgefüllt. Das kann man mit Gas oder Öl machen. Und dann habe ich einen furchtbaren Druck auf diesem Auge. Das Auge quoll mir fast aus dem Kopf. Und das klingt schon sehr, sehr dramatisch. Es war sehr, sehr dramatisch. Regina, was trotz der finsteren Beschreibung, hast du noch einen Hoffnungsschimmer oder denkst du, dass... Nein. Habe ich nicht mehr. Worauf ich ein bisschen hoffe, ist, dass, also man hat mir ja dieses Jahr 1997 am 16. Februar das rechte Auge dann halt rausnehmen müssen. Es fing dann an zu schrumpfen, an zu eitern. Entzündungsherde waren dann da drin. Es war sehr unangenehm und ich hatte mich dann dazu entschlossen, dass das Auge eben raus muss. Erstens mal eine kosmetische Sache war es auch, weil das war auch ziemlich... Ich habe immer gefragt, wie sehe ich aus, wie sehe ich aus. Und schon alleine mir das anzusehen, dass ich behindert bin und blind bin auf diesem Auge, das hat mich unheimlich genervt. Und was ist jetzt die Hoffnung? Meine Hoffnung ist, dass auf dem linken Auge, ich meine, das Auge ist zwar auch blind, aber man spricht ja von einem Mikrochip, den man da entwickelt. Ja, habe ich schon gehört. Aber genau. Ja. Das ist eine Hoffnung. Was meinst du, wie viele Leute wahrscheinlich darauf hoffen? Ja, mein das Gott, ist es. In Tübingen ist so ein Professor und das ist so traurig. Die erste Frage war, sind sie privat oder... das alte Lied. Es geht wieder nur um die Kohle. Ja, ne? Ja, und das finde ich so traurig. Liebe Regina, mein Gott, ich wünsche es dir so sehr, dass du in den Genuss dieses Mikrochips kommen könntest. Das wäre doch eine Steigerung um vieles. Ne? Ja, und das Problem ist halt an dieser Sache, je länger das jetzt auch dauert, weil der Sehnerv irgendwann, wenn denn von Licht nicht mehr so, wie soll ich das mal sagen, so beeinträchtigt wird, dass also kein Licht mehr so direkt an das Auge kommt, weil ich sehe ja richtig nebelig, so richtig dickig, muss man sich das vorstellen, grau, dann nimmt das ab und der Sehnerv, der verrottet irgendwann und dann kann man nichts mehr machen. Also, liebe Regina. Ja. Von Herzen alles Gute. Von Herzen alles Gute. Mein Anliegen wäre vielleicht auch, ich wohne ja in Bielefeld, wäre auch, deswegen habe ich mich auch gemeldet, weil ich jetzt auch so keine Perspektive habe. Ich würde gerne mal auch mit Leuten sprechen, so in meinem Alter. Ich meine, es gibt hier diese Diabetes-Gesprächskreis, aber es sind alles ältere Leute. Also die so im Alter zwischen 30 und 40 sind und in ähnlicher Weise betroffen sind. Ja. Also ich finde, in diesem Fall machen wir das natürlich auch. Ja, das ist auch ein Anliegen, weswegen ich auch anrufe. Dann würden wir gerne den Kontakt herstellen. Das wäre sehr, sehr nett. Ich drücke dir beide Daumen von Herzen. Ich danke dir für dein nettes Gespräch. Tschüss, Regina. Ja, vielen Dank, Domian. Tschüss. Dieter, 24 Jahre. Ja, hallo. Jo. Hi, guten Morgen. Ja, habe ich noch Störungen im Telefon oder so? Ich verstehe dich erstmal sehr gut im Moment. Ja, dann ist gut. Fangen wir mal an. Ja, es geht darum, also ich kann diese Nacht also gar nicht einschlafen, weil ich morgen Gerichtstermin habe mit anderen 7 Leuten noch. Und ich bin ziemlich aufgeregt eigentlich. Was ist das für ein Gerichtstermin? Das ist wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung. Du hast was angestellt? Ja, vor 2 Jahren in der Europameisternacht, als Deutschland Europameister wurde, 96. Was hast du gemacht? Ja, nachdem das alles, sag ich mal, so gut und glimpflich abgelaufen ist in der Gaststätte und alles, und dann sind wir danach noch bei uns. Was heißt gut und glimpflich abgelaufen ist in der Gaststätte? Ja, da ist alles noch Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Ja, dann sind wir dann nachher erstmal zu einem großen Platz gefahren, wo sich alle getroffen haben und dann gefeiert und dies und alles. Und ja, dann sind wir dann nachher mit 7 Mann sind wir dann alleine losgezogen und haben dann so in den Straßen irgendwie halt ein bisschen Randal angefangen. Ja. Was heißt das? Ja, das heißt, wir haben von Autos Spiegel abgeknickt und einige von uns sind über die Autos gelaufen und Bierflaschen gegen Straßenlaternen geschmissen und das ist ja nicht so ganz schlimm, aber mit den Autos, ich könnte mir vorstellen, dass da ein großer Sachschaden entstanden ist, ne? Ja, das wissen wir ja noch nicht. Also Sachschaden, so sag ich mal, nur was man sehen konnte, waren, dass die Spiegel abgebrochen sind, aber man konnte, sag ich mal, nicht sehen oder erst wenn es hell wurde oder so, hätte es man vielleicht sehen können. Also so war nichts an den Autos dran, ne? Außer dass die Spiegel dann... Gut, aber wenn das jetzt 2 Jahre her ist, muss man das doch ermittelt haben. Was wirft man euch denn dann konkret vor? Ja, gemeinschaftliche Sachbeschädigung. Mhm. Ja gut, aber die Sachbeschädigung muss ja auch definiert und beschrieben werden. Also bei uns in der Anklageschrift stand eigentlich nichts weiter drin. Es steht halt nur, dass wir haben die Ladung gekriegt jetzt für morgen. Mhm. Und wir werden da morgen dann alle Male vernommen. Und keiner von uns weiß, sag ich mal, wie das Urteil ausgehen würde. Ja gut, also, das ist mir schon klar. Aber es wird nicht detailliert beschrieben, Sie haben den Wagen mit dem Kennzeichen, das Dach beschädigt, durch das darauf rumlaufen oder so. Das wird nicht angeklagt. So ist es nicht formuliert in der Anklageschrift. So habe ich es nicht mitgekriegt. Mhm. Kann sein, dass das morgen natürlich, weil es sind auch ziemlich viele Zeugen, trotzdem, obwohl ich, sag ich mal, eigentlich keinen gesehen habe nachts auf der Straße, sind trotzdem ziemlich viele Zeugen geladen worden. Was meinst du denn, was das Schlimmste ist, was ihr angerichtet habt, außer den Spiegeln? Ja, eigentlich nichts Schlimmeres. Mhm. Also wir haben, sag ich mal, wie gesagt, nur gemeinschaftliche Sachbeschädigung. Mhm. Also das Einzige war halt über die Autos laufen. Na ja gut, aber das kann ja richtig teuer werden, das, ne? Wenn das du kann über teuer werden, ja. Neuen Benz läufst und den heftig verkratzt. Wahrscheinlich auch gut angetrunken, ne? Gut angetrunken, ja. Soll keine Entschuldigung sein, nee, klar. Aber du bist auf jeden Fall so drauf, dass du sagst, ich habe da Scheiße gebaut, ich gebe das alles zu und hoffe, dass die Strafe nicht zu hart ausfällt, zu krass ausfällt. Ja, ganz genau. Weil das Kuriose ist, das waren 2 von uns, von den 7, die waren unter 18, also sie waren noch minderjährig. Mhm. Und alle anderen waren über 18. Mhm. Und wir gehen alle 7, wir gehen vors Jugendgericht. Ne? Mhm. Und das finde ich aber trotzdem noch eigentlich gut, also dass es nicht sogar noch höher gegangen ist. Bist du vorbestraft? Weiß ich nicht. In der Anklageschrift steht drin, ich damals an dem Tag, wo ich 14 geworden bin, also das heißt, sprich strafmündig, da hatte ich damals schon gehabt einen schweren Eingriff im Schienenverkehr. Also du hast schon was angestellt mit 14? Ja. Ja, also ich meine, wie haben die euch überhaupt erwischt dann? Wie haben die euch festgestellt? Ja, wir wussten gar nichts. Wir sind da, sag ich mal, trotzdem noch so lautgrölend durch die Straßen gezogen und auf einmal hörten wir nur noch Autos quietschen und so und dann kamen die schon mit 2 Bussen und Streifenwagen um die Ecke geschossen, ne? Und alle Male dann direkt erstmal an die Seite genommen und ja, dann wechselte das Wurf den anderes und so. Also Gerichtstermin morgen früh um? Ja, um 11 Uhr. Um 11 Uhr, dann wird es Zeit, dass du gleich, ich sag mal so gegen 2, doch mal schlafen gehen solltest. Sonst bist du völlig verquollen morgen. Das geht schon. Und wenn ihr, ich vermute mal, dass da eine Geldstrafe, ich weiß es nicht, über eine Geldstrafe vielleicht aus. Ja, ich hoffe. Und dann müsst ihr neue Spiegel kaufen und bereut die ganze Sache, kann mal passieren am Fußball, sollte nie passieren, aber ist es ja dann auch nicht so dramatisch. Ne? Ja. Es ist ja auch kein Mensch zu Schaden gekommen. Mhm. Also ich würde mich gern wieder melden, wenn das Urteil gefällt ist, irgendwann und dir sagen, wie das ausgegangen ist. Dieter 24 und Fußballrandale, dann weiß ich Bescheid. Ganz genau. Dieter, toi toi toi für morgen. Ja, danke schön. Tschüss. Und noch alles Gute an deine Sendung, ja? Danke Dieter, jo, tschüss. Tschüss. Rüdiger, 31. Ja, hallo. Guten Morgen. Morgen, Domian. Rüdiger. Also als allererstes möchte ich dir mal sagen, du machst eine super Sendung. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Was mir nicht so gefällt, das ist mir jetzt bei der Vorrednerin, die im Rolli sitzt, aufgefallen. Mhm. Und bei einer Sendung, die du vor längerem schon mal gemacht hast, dass du da sagst, dass Querschnittgelähmte kein Gefühl für Sexualität beziehungsweise, dass das nicht funktionieren würde, dass man das nicht vollführen könnte. Mhm. Rüdiger, das haben mir einige Querschnittgelähmte erzählt. Es mag bei dem einen anders sein als bei dem anderen, aber einige haben es mir so erzählt. Du bist querschnittsgelähmt? Ich bin querschnittsgelähmt von Geburt an. Ja. Und ich denke auch mal, dass das, dass man das halt nicht pauschalisieren kann. Bestimmt, hast du recht, ja. Du hast recht. Bei Querschnittgelähmten, wo das durch einen Unfall oder durch irgendwas gekommen ist, da mag es der Fall sein. Mhm. Dass da der Genitalbereich beziehungsweise dass da die Nerven irgendwo kaputt sind dafür. Bei dir ist es nicht so. Bei mir ist es nicht so. Ja, das heißt, du kannst eine durchaus normale Sexualität empfinden und leben auch. Richtig. Ja, ganz also genau. mit Erektion, mit Orgasmus, mit allem drum und dran. Mit allem drum und dran. Ja, ja. Mit allem drum und dran. Ja, also ich bitte um Entschuldigung, ich habe das natürlich nicht verallgemeinernd gemeint, sondern habe nur wiedergegeben, was mir einige erzählt haben. Mhm. Wahrscheinlich waren das dann auch Unfallopfer. Dass das natürlich auch anders sein kann, das hören wir jetzt von dir auch. Ja, ist richtig. Mhm. Hast du denn, wenn ich dich dazu jetzt auch ein paar Sachen befragen darf, wo klar, du hier bist, angerufen hast, du bist querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl. Richtig. Hast du Schwierigkeiten gehabt, so als junger Mann auch so die ersten sexuellen Erfahrungen zu machen? Nein, eigentlich nicht. Hast du die mit Behinderten gemacht oder mit Nichtbehinderten? Mit Behinderten. Mit Behinderten. Mit meinesgleichen, mehr oder weniger. Ja. Bist du im Moment... Dadurch, dass ich halt behindert bin, ist es halt schwierig, an eine normale Partnerin in Anführungsstrichen, ich bezeichne mich nicht als unnormal, heranzukommen. Mhm. Und von daher die ersten Erfahrungen halt mit Behinderten. Mhm. Ja. Bist du im Moment in einer festen Beziehung? Ich bin im Moment in einer festen Beziehung. Ja. Und ist deine Partnerin ähnlicherweise behindert wie du? Oder sie ist auch behindert, ja. Auch eine Querschnittslähmung? Ja, wir leben, oder beziehungsweise ich lebe mittlerweile außerhalb der Einrichtung. Weil sie lebt in einer Behinderteneinrichtung im Hochsauerlandkreis. Mhm. Und da habe ich sie halt kennengelernt, da habe ich auch jahrelang gelebt und habe jetzt die Möglichkeit, seit gut anderthalb Jahren eine eigene Wohnung zu haben, als Rollifahrer. Als Rollifahrer. Ja. Und dann kommt sie ab und zu Besuch zu dir, oder? Ja, oder ich fahre halt zu ihr runter, in diese Einrichtung, ich arbeite in der Einrichtung auch, ne? Und Wir haben mal Behinderte erzählt, ich habe es vergessen, das ist schon so lange her, ich weiß nicht mehr genau, wie die Behinderung war, dass es durchaus ganz profane Probleme gibt, dann halt auch beim Geschlechtsverkehr, weil man sich eben nicht so bewegen kann wie Leute, die nicht behindert sind. Ja klar, ich meine, man muss schon irgendwo ein kleiner Akrobat sein, ja, genau, ich jetzt mal so. Ja. Aber es ist durchaus möglich. Ich hab vor dieser Partnerin eine Partnerin gehabt, die mit ihrer Behinderung schlimmer dran war als meine jetzige. Mhm. Und da klappte das wunderbar. Mhm. Ne? Das heißt, du oder ihr seid auch nicht auf fremde Hilfe angewiesen? Nein, nein, in gar keiner Weise. Es gibt ja so Fälle, wo die beiden Behinderten, also das Paar alleine keinen Geschlechtsverkehr vollziehen kann. Und es gibt dann eine Hilfe dazu. Ein Betreuer macht das oder ich weiß nicht. Ich hatte da auch mal jemanden im Studio, der hat mir davon erzählt, dass er das macht. Das ist bei dir aber nicht der Fall. Nein, nein, in gar keiner Weise. Könntest du dir vorstellen, halt auch eine nicht behinderte Frau zu haben als Freundin? Momentan würde ich sagen, nein. Ja, weil du jetzt verliebt bist, ne? Richtig. Und deine Freundin hast. Ganz ja. Genau. Aber ich meine, so rein theoretisch wäre das natürlich auch möglich. Natürlich, ne? den Wunsch hatte ich schon als Jugendlicher. Mhm. Also ich habe auch damals immer irgendwo... versucht, an eine nicht behinderte Freundin ranzukommen, eben weil ich behindert bin. Ja, klar, ja. Aber wie gesagt, es ist halt schwierig, weil Behinderung stößt irgendwo ab. Mhm. Ne? Immer noch wenn, und leider Gottes. Wenn, ne? Ja, wenn man sieht, aha, der ist behindert, mit dem kann ich sowieso nichts anfangen, was soll ich mit dem Behinderten, mit dem kann ich nicht in eine Disco, mit dem kann ich nicht tanzen, weiß ich nicht. Ne? Also, wir sind auf jeden Fall heute Abend nochmal aufgeklärt worden, dass es eine ganze Menge Behinderte gibt und auch querschnittsgelähmte Menschen, die durchaus guten Sex haben können, ne? Und auch Spaß am Sex haben. Klar, aber sicher. Das war der Rüdiger. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss, Rüdiger. Tschüss. Doro, 27, ja, 27 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Dein Thema. Domian, ich grüße dich. Ja, dein Thema. Ja, ich rufe an, weil ich dein Gespräch mit Natalia mitbekommen habe. Ja. Und mich das sehr, sehr bestürzt hat, auch wie sie da so alleine lebt in ihrer Wohnung. Mhm. Ich hatte mit 20 Jahren Schlaganfall gehabt. Mhm. Und kann mir deshalb also sehr gut vorstellen und kann auch nachvollziehen, wie es ihr danach gegangen ist und so weiter. Ja. Mir geht es aber im Gegensatz zu ihr richtig gut im Moment. Jetzt 7 Jahre später, würdest du sagen, dass du wieder fast ganz fit bist? Oder? Ja. Ja. Also noch nicht so fit, wie ich es gern hätte. Also wie kann das denn sein, dass man in den jungen Jahren einen Schlaganfall erleidet? Weiß, hat man dir das erklärt? Nein, also das Problem bei mir war halt auch, ich war halt hier in meiner Stadt und überhaupt auch mit einer der Ersten, die in so jungen Jahren einen Schlaganfall bekommen haben. Und die Ärzte haben halt da gestanden und wussten nicht, was sie mit mir anfangen sollten angeblich und haben mich dann eine Woche lang falsch behandelt erstmal. Das also auch da ist mir viel Zeit verloren gegangen in den ersten wichtigen Stunden und Tagen und die haben dann irgendwie auf Drogen mich untersucht und so. Gibt es denn negative Spätfolgen von dem Schlaganfall bei dir? Oder? Ja, also ich hab linksseitig eine volle Lähmung gehabt, also musste sitzen lernen wieder und laufen lernen und all sowas. Und mein Problem ist jetzt halt noch der Arm, der macht noch nicht so richtig mit. Also, aber so Sehprobleme hast du keine? Nein, also da habe ich wirklich Glück gehabt, auch geistig und so. Kannst du auch ganz einen normalen Beruf nachgehen? Nee, also ich studiere im Moment. Was studierst du? Philosophie. Philosophie, ja. Hallo, ah ja. Mit welchem Ziel? Philosophie ist natürlich sowas schön Geistiges, ne? Was kann man damit werden? Lehrer kann man damit werden. Oder Journalist vielleicht. Ach, da kann man alles und nichts werden. Ja, genau, ganz genau. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich mir Gedanken drüber mache, was ich dann, wenn ich damit fertig bin, ich studiere, um zu studieren. Ja. Also nicht, um irgendwie einen Abschluss zu haben oder so. Jetzt hast du ja Natalia vorhin auch gehört. Das klang ja auch alles sehr bestürzend und traurig, vor allen Dingen, dass sie so isoliert lebt. Kannst du das nachvollziehen, dass man von, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man von den Freunden, dass man von der Familie, von der eigenen Mutter verlassen wird, weil man so schwer krank ist? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, weil es mir in den Bereichen, in den sozialen Kontakten und so richtig gut geht, kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen. Wie war das denn bei dir damals? Hat dann deine Eltern und deine Familie, haben die zu dir gehalten? Ja, aber wie? Also ich habe wirklich da ganz großes Glück gehabt, habe auch damals einen Freund gehabt, der da wirklich zu mir gestanden hat und dreimal am Tag im Krankenhaus war und so weiter. Also ich sage heute, dass ich es nur so gepackt habe. Also ich würde mich auch sehr, sehr, sehr, sehr freuen, wenn jetzt über diese Sendung etwas in Gang käme, dass Natalia eine Arbeitsstelle bekommt. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass sie eine feste berufliche Verankerung auch kriegt. Das würde mich sehr, sehr freuen, ausgesprochen freuen. Ja, und ich glaube aber auch, dass für die halt soziale Kontakte sehr wichtig sind. Natürlich, zusätzlich, ja. Doro, unsere Schlussmusik läuft. Jo. Du warst noch dran, das ist schön. Alles Gute und viel Erfolg im Studio. Okay, danke, ciao. Bye, ciao. So, Freunde, in der Technik, Jeanette Krause. Morgen heißt unser Thema, ich sagte es ja schon, ich hatte eine unheilbare Krankheit und bin trotzdem gesund geworden. Wenn ihr mir das erzählen wollt, was natürlich eine schöne Geschichte ist und sein wird, dann ruft mich an. Ab 0 Uhr sind wir schon immer erreichbar unter der bekannten Telefonnummer. Und dann sage ich euch auch, wo das Domian-Bild-Telefon diese Woche steht. In der Nacht von Freitag auf Samstag, nämlich in Herford in der Disco Go Park. Kenne ich nicht, aber es heißt so Go Park. So, eine schöne Nacht. Ich freue mich auf morgen und wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Bis morgen. Tschüss.